col papel. Mustafa, auf geht's, Gas geben, komm. Da ist der Gute. Mustafa, weiter so, genau so, komm! Ja, ich bin gerade.